Ich bin ja 43 aus der Schule gekommen und von 43 bis 45 war ich noch in der Ausbildung als Kindergärtnerin. Das war ja die Nazizeit. Da war ja Hitler noch der große Pädagoge. Wir mussten aus Mein Kampf lernen, dass Hitler also sehr für die Kinder war und für die Erziehung war.